بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, machen wir weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakimi mit der 29. Frage. Was ist die Bedeutung des Zeugnisses, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allahs ist? Also was bedeutet das, dass ich das bezeuge? Was für einen Hintergrund hat das? Warum muss ich das bezeugen und was steckt dahinter? Was sind die Regeln sozusagen? Und der Autor sagt hier, dies bedeutet die absolute reine Überzeugung vom inneren Herzen, übereinstimmend mit der Äußerung der Zunge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter zu allen Menschen und Dschinn ist. Ja, das ist, sollte, ich denke, das ist klar, dass man das mit dem Herzen bezeugt, mit dem Herzen glaubend daran und der Zunge Wissen daran bezeugt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder frohe Botschaft und als Warner und als einen, der zu Allah mit seiner Erlaubnis ruft und als ein lichtspendende Leuchte. In Surah 33, Vers 45 bis 46 ist das. Der Autor sagt hier weiter: Es ist also Pflicht dem Propheten, alles zu glauben, was er gesagt hat, an Nachrichten und alles, was er für erlaubt und verbot erklärt hat, das Befolgen und das der Gehorsam zu allem, was er sallallahu alaihi wasallam befahl, sowie der Verzicht und das Unterlassen dessen, was er verboten hat. Ebenso das Befolgen seiner Gesetze, Festhalten seiner Sunna, öffentlich und im Verborgenen mit vollkommener Zufriedenheit und Unterwerfung seiner Urteile. Das waren jetzt ein bisschen viele Informationen, einfach gesagt. Der Autor geht hier noch weiter und redet noch über Gehorsam. Sagt er, Gehorsam gegenüber den Propheten bedeutet Gehorsam gegenüber Allah und Ungehorsam gegenüber den Propheten bedeutet Ungehorsam gegenüber Allah, da der Überbringer der Botschaft ist. Bevor ich den letzten Abschnitt lese, ganz einfach gesagt, das Bezeugen von Anna Muhammad Rasulullah, also dass der Prophet, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, das Bezeugen ist nicht nur eine Sache mit Herz und mit Zunge, sondern ist auch mit Pflichten verbunden, ja, mit Taten verbunden. Das heißt, wir gehorchen dem, was er uns gebietet, und wir enthalten uns dem, was er uns verbietet, weil im Endeffekt alles ja von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in huwa illa wahyun yuha. Es ist nur eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Das heißt, alles, was er sagt und tut bezüglich der Religion, ist eine Offenbarung Allahs und eine Lehre für uns. Das heißt, wenn er uns verbietet etwas, was jetzt nicht im Koran steht, dann müssen wir uns dran halten. Das ist die Sunna. Und das ist, was wir verstehen müssen, damit die Religion vollständig wird. Die meisten Gelehrten sagen, ein Drittel ist der Koran und zwei Drittel die Sunna. Weil die Sunna erklärt den Koran. Und so kann man das nehmen. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, getan hat, oder er damit einverstanden war. Alles, was in diese Richtung geht, nennt man Sunna. Manche nehmen auch noch seine Charaktereigenschaften, sein Benehmen, seine jeglichen Handlungen dazu. Grundsätzlich sind es die anderen Teile auf jeden Fall, dass man sagt, das, was er gesagt hat, getan hat, also was er befohlen hat, was er verboten hat, was er empfohlen hat, was er nicht empfohlen hat und so weiter. All diese Sachen sind Teil der Religion. Und dass du bezeugst, dass er der Gesandte Allahs ist, ist einfach der Hintergrund, dass du ihm gehorchst. Dass du ihm gehorchst, denn wenn du ihm gehorchst, hast du auch Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht, wie das auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Und das ist hier, worum es geht. Und abschließend sagt der Autor hier, Allah hat ihn nicht sterben lassen, bis durch ihn die Religion vollendet wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die klare Botschaft überbracht und seine Umma auf einen weißen Weg gelassen. Ihre Nacht ist genau wie ihr Tag, wer ihn verlässt, ist ein Verlierer. Und hier sieht man eindeutig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft vollendet hat. Das heißt, danach gibt es keine andere Botschaft mehr. Das ist der letzte Gesandte. Deswegen haben alle Menschen, nach unserer Ansicht aus, alle Menschen an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu glauben und ihn als letzten Propheten anzusehen. Und wer dies tut eben, wer dies bezeugt, muss auch seine Aussprüche und seine Worte und Taten bezüglich der Religion annehmen, akzeptieren und Gehorsam darin leisten. Das ist, was hier gemeint ist mit dieser 29. Frage. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.